Morning, morning, morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So, as long as you remain in Christ, nobody can persuade you. Also, solange du in Christus bist, kann keiner dich überreden. And lead you into error. Und Irre führen. All right, let's look at the next verse. Schauen wir uns den nächsten Vers an. This next verse has brought a lot of confusion to many people. Diese sorgte bei etlichen Leuten für viel Verwirrung. But I think what brought even more confusion is, aber ich glaube, was zu noch mehr Verwirrung führte, ist, that there are actually Christians who believe that what it says here is true and it's available for them too. Dass es Christen gibt, die glauben, dass das hier Gesagte wahr und auch für sie möglich ist. I think that's what caused a lot of problems. Ich denke, das brachte zahlreiche Probleme. Strange, huh, that it causes problems when people believe the Bible. Seltsam, oder? Dass es Probleme bringt, wenn Leute die Bibel glauben. So look what it says. Schau, was da steht. It says, even though I'm separated from you geographically. Es heißt, auch wenn ich räumlich von euch getrennt bin. So that means he was geographically at a different location. Das heißt, er war geografisch an einem anderen Ort. Far, far away. Sehr weit weg. He says, my spirit is present there with you. Sagt er. Ist mein Geist dort bei euch anwesend? Hang on a minute. Moment mal. If we really understand 2 Corinthians 5, wenn wir 2. Korinther 5 wirklich verstehen, we understand that the real me is my spirit. Ist uns klar, dass unser wahres Ich unser Geist ist. My body is only the house for my spirit. Unser Körper ist nur die Behausung für unseren Geist. The Bible is very clear. Die Bibel ist da sehr klar. You know, your body will rot away, your spirit will, it will live forever. Dein Körper wird verrotten, aber dein Geist lebt ewig. So the real you is your spirit. Das wahre Du ist also dein Geist. And Paul, and the Bible also says this. Die Bibel sagt auch, that the spirit dwells inside of this house, or Paul says this tent, which is our body. Dass der Geist in diesem Haus oder diesem Zelt, wie Paulus es nennt, wohnt, was unser Körper ist. So Paul is saying, my body is in one location, but my spirit is in another location. Paulus sagt also, mein Körper ist an dem einen Ort, aber mein Geist ist an einem anderen. I'm just telling you what Paul is saying. Ich wiederhole nur, was Paulus sagte. You know, we think when Paul said, my spirit is present there with you, we just think like in a imaginary sense. Wir denken, wenn Paulus sagt, sein Geist sei anwesend, ist das fiktiv gemeint. We think, ah, it's so nice, he was thinking about them. Und wie nett es war, dass er an sie dachte. You know, people said, ah, I'm with you in spirit. What they mean is, ah, I'm thinking about you. Leute sagen, ich bin im Geiste bei dir. Und was sie meinen ist, ich denke an dich. But Paul is not saying that. Paulus sagt das nicht. So if the spirit lives inside of my body, if that's the home, wenn mein Geist also in meinem Körper lebt und das sein Zuhause ist, then here the Bible says that Paul actually, as his real himself, the spirit man, he went for a walk. Sagt die Bibel hier, dass der wahre Paulus, also er als Geist, einen Ausflug machte. He went on a trip, but he left his body in the other place. Er ging auf Reisen, verließ seinen Körper und war dann woanders. No, Reinhard, that's too crazy. Nein, Reinhard, das ist zu verrückt. I mean, come on, that's Spiritism, that's crazy. Komm schon, das ist Spiritismus, das ist verrückt. But listen. Hör zu. I find it sad. Es macht mich traurig. I really find it sad. Wirklich traurig. That Satanists spirit travel for evil and very, very mean reasons. Dass Satanisten aus sehr, sehr bösen Gründen im Geist reisen. One of the very high-ranking Satanists in America became a Christian. Einer der hochrangigsten Satanisten in Amerika wurde Christ. And do you know what he said? Weißt du, was er sagte? He said, at night they leave their body wherever they are and they travel in the spirit over geographic areas. Dass sie nachts ihre Körper verlassen und im Geist über geografische Gebiete reisen. And then he said, and they see what's going on? Er sagte, dass sie dann sehen, was vor sich geht. And they see where people can be destroyed and they bring destruction. Sie sehen, wo Menschen kaputt gemacht werden können und das tun sie dann auch. So, the body is in one place, the spirit goes to another place. Ihr Körper ist also an dem einen Ort, aber ihr Geist geht an einem anderen. And they do this on purpose to bring destruction. Und sie machen das absichtlich, um Zerstörung zu bringen. Let me ask you a question. Lass mich dir eine Frage stellen. If this is what the devil does, and the devil, I believe, is not creative, he just copies. Wenn der Teufel das macht, und ich glaube, er ist nicht kreativ, er kopiert nur. Then why should Paul not have been literally in his spirit at a different place, which is at their meeting. Wieso sollte Paulus dann nicht im Geist an einem anderen Ort, nämlich bei ihrer Zusammenkunft gewesen sein? Look, that's what he said. Das sagt er hier. My spirit is there with you. Mein Geist ist dort bei euch. Look what he continues to say. Schau, was er weiter sagt. And I'm overjoyed to see how disciplined and deeply committed you are, because you have such a solid faith in Christ, the Anointed One. Und ich bin überglücklich zu sehen, wie diszipliniert und zutiefst entschlossen ihr seid, weil ihr einen so festen Glauben an Christus, den Gesalbten, habt. How did he see it? Wie hat er das gesehen? Trust me, he didn't see it on Facebook, neither did he see it on social media, neither did he have a Skype call. Glaub mir, er sah es nicht auf Facebook, nicht in den sozialen Medien und auch nicht über einen Videoanruf. It didn't exist. Das gab es damals nicht. He actually was with them in spirit and he saw in the spirit exactly where they were and how they lived. Er war im Geist wirklich bei ihnen und sah im Geist ganz genau, wo sie standen und lebten. Do you remember the story in Acts? Erinnerst du dich an die Geschichte in der Apostelgeschichte? When Paul was preaching and he saw that the man had faith to be healed and he got him healed. Als Paulus predigte und sah, dass der Mann Glauben hatte, geheilt zu werden, und er ihn dann heilte. If faith is in the heart, how did Paul see it? Wenn Glaube im Herzen ist, wie sah Paulus ihn dann? You see, it's so interesting that we are so used to live in the natural. Schon interessant, wie sehr wir es gewohnt sind, im Natürlichen zu leben. That we are so connected to the impulses of the natural world. Dass wir so an die Reize der natürlichen Welt gekoppelt sind. That the spiritual world is almost a strange world to us. Dass die geistliche Welt uns fast fremd ist. Should this really be? Sollte das wirklich so sein? You know, I had an experience just like Paul has here. Ich hatte so eine Erfahrung wie Paulus hier. I was in my room in the middle of the night praying. Ich betete mitten in der Nacht in meinem Zimmer. And I had suddenly such a deep desire to see how our kids are doing in the orphanage. Und hatte plötzlich den starken Wunsch zu sehen, wie es unseren Kindern im Waisenhaus geht. You know, are they doing good? What's going on? Geht es ihnen gut? Was ist bei ihnen los? But the orphanage is about 2000 kilometers away. Aber das Waisenhaus war rund 2000 Kilometer entfernt. So there I was with a deep desire for the kids, probably like Paul was for the church. Da war ich also mit meinem Verlangen nach den Kindern, vielleicht wie Paulus nach der Gemeinde. And I began to pray for them. Und ich fing an, für sie zu beten. And in one instant, my body remained geographically in that location, and my spirit was right there at the orphanage. In einem Augenblick blieb mein Körper geografisch am selben Ort, und ich war im Geist direkt im Waisenhaus. And I saw. Ich sah. I saw all the kids. Ich sah all die Kinder. I bent over the bed of all the babies that I knew by name, and I saw the angels hovering over them. It was beautiful. Ich lehnte mich über die Betten mit all den Babys, deren Namen ich kannte, und sah die Engel über ihnen schweben. Es war wunderschön. And I rejoiced too. Ich freute mich auch. To see them sleeping peacefully, to see the angels there taking care of them. Dass ich sie friedlich schlafen sah und wie die Engel sich um sie kümmerten. And then I was back connected with my body. Und dann war ich wieder zurück in meinem Körper. Ah, we need to have many more experiences with this supernatural spiritual world than we have with our natural world. Wir müssen viel mehr Erlebnisse mit der übernatürlichen geistlichen Welt haben als mit der natürlichen. I hope this stirs a new hunger in you. Ich hoffe, das entfacht einen neuen Hunger in dir. See you guys tomorrow. Bis morgen.